Hey ho, hey ho, wir sind vergnügt und froh. Die Arbeit ist für heute aus, wir gehen nach Haus. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho.